Good evening. Schönen guten Abend. Let's turn in our Bibles to 2 Kings chapter 7. Gehen wir in unseren Bibeln, blättern wir zum 2. Könige Kapitel 7. And 1 Timothy chapter 3. Und 1. Timotheus 3. I want to speak tonight on the house of the Lord. Heute Abend möchte ich über das Haus des Herrn sprechen. In light of this building that we would like to buy. In Bezug auf dieses Gebäude, was wir gern kaufen würden. And the money that we still need to raise. Und das Geld, was wir noch aufbringen müssen. And I would just like to preach a very encouraging message for us all. Und ich möchte uns allen eine einfach ganz ermutigende Botschaft predigen. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. I ask. Das bete ich. Through your spirit. Durch deinen Geist. Through your word. Durch dein Wort. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We've called this project the House of the Lord. Wir haben dieses Projekt das Haus des Herrn genannt. And the term the House of the Lord comes from the Old Testament. Der Ausdruck das Haus des Herrn kommt aus dem Alten Testament. For example, in Psalm 23. Zum Beispiel in Psalm 23. David said in verse 6. Sagte David in Vers 6. And I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Und ich werde im Hause des Herrn bleiben alle Tage meines Lebens. He said also in Psalm 27 verse 4. Er sagte auch in Psalm 27 Vers 4. One thing have I desired. Eines habe ich ersehnt. And that will I seek after. Und nach dem werde ich trachten. That I might dwell in the house of the Lord all the days of my life. Dass ich alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn bleiben möge. That I might meditate in his temple. Damit ich nachsinne in seinem Tempel. Now at David's time there was no temple. Zur Zeit David gab es keinen Tempel. There was the tabernacle in Shiloh. Es gab das Zelt in Shiloh. This is where Hannah went. Da ging die Hannah hin. Hannah did not go into the temple. Hannah ging nicht in den Tempel. As we might imagine in our minds. So wie wir uns das vorstellen. There was no temple. Es gab noch keinen Tempel. But the house of the Lord was considered the tabernacle. Aber das Haus des Herrn, das war ein Zelt. Or it was considered the presence of God. Oder man nannte es die Gegenwart Gottes. It was considered the temple. Das betrachtete man als den Tempel. That was to come. Der kommen würde. Later Solomon would pray in 2 Kings chapter 8. Später hat Salomo dann gebetet in 2. Könige Kapitel 8. He would pray to God and he would say, it was in the heart of my father. Er hat zu Gott gebetet und hat gesagt, es lag meinem Vater auf dem Herzen. To build you a temple. Dir einen Tempel zu bauen. To build you a house. Dir ein Haus zu bauen. And so David dreamt of a house for God. David hat also von einem Haus für Gott geträumt. One thing I've desired to dwell in the house of the Lord. Eines habe ich mir ersehnt, dass ich im Haus des Herrn bleiben möge. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sicher werden mir Barmherzigkeit und Gnade alle Tage meines Lebens folgen. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Now as we move to the New Testament, wenn wir uns ins Neue Testament bewegen, we find more the term the house of God. Finden wir dort eher den Ausdruck das Haus Gottes. Like for example, in 1 Corinthians chapter 3, zum Beispiel im 1. Korinther 3, verse 17, Vers 17, certain believers in Corinth were warned. Da wurden manche Gläubige in Korinth gewarnt. Regarding the temple. In Bezug auf den Tempel. And the temple being now the body of Christ. Und da war der Tempel schon der Leib Christi. So the picture in the Old Testament, the temple. Das Bild im Alten Testament vom Tempel. Was a picture of the presence of God. War ein Bild für die Gegenwart Gottes. And Jesus Christ, when he came. Und als Jesus Christus kam. He referred to himself as the temple. Hat er auf sich Bezug genommen als den Tempel. Paul the Apostle referred to the church as the temple. Paulus der Apostel bezieht sich auf die Gemeinde als den Tempel. And he would say, if you destroy the temple of God, und er sagte, wenn ihr den Tempel Gottes zerstört, God will destroy you. Wird Gott euch zerstören. For the temple is holy. Denn der Tempel ist heilig. And that's what you are. Und so seid auch ihr. So the church is the temple. Oder das seid ihr. Die Gemeinde ist der Tempel. And if you look in 1 Timothy chapter 5, chapter 3. Wenn ihr zu 1. Timotheus Kapitel 3 blättert. Paul states it very clear to Timothy. Paulus ganz klar an den Timotheus. And here we have the term the house of God. Hier wird das Haus des Herrn, Haus Gottes verwendet. Starting with verse 14. Vers 14. I am writing these things to you, hoping to come to you before long. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. But in case I am delayed, wenn ich aber zögere, I write so that you may know how one ought to conduct himself in the house of God. In Klammern schreibe ich, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. The house of God. Im Hause Gottes. Which is the church of the living God. Das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. The pillar and support of truth. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. See, we in 1 Peter chapter 2 verse 5. Seht ihr, wir in 2. Petrus 2 vers 5, 1. 2. We are living stones. Sind wir lebendige Steine. Built together. Zusammengebaut. Unto a spiritual house. Als geistliches Haus. And this house is the pillar and the foundation of truth. Und dieses Gebäude ist die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit. Meaning that we are the vehicle through which God brings the truth of the gospel to the eyes of the world. Das bedeutet, dass wir das Mittel sind, mit dem Gott die Wahrheit des Evangeliums den Augen der Welt vor Augen hält. We together are the house of God. Wir zusammen sind das Haus Gottes. Ephesians chapter 2 verse 22. Epheser 2 vers 22. That we are built together. Wir werden zusammengefügt. As a spirit, as a habitation of God in the spirit. Aufgebaut als eine Wohnstätte Gottes im Geist. So we are the house of God. Wir also sind das Haus Gottes. Me and you together. Du und ich gemeinsam. All of us. Wir alle. We are the house of the Lord. Wir sind das Haus des Herrn. Now this building. Und dieses Gebäude. Is a building. Ist ein Gebäude. The building is not the house of the Lord. Das Gebäude an sich ist nicht das Haus des Herrn. We are the house of the Lord. Wir sind das Haus des Herrn. But aber if we are in this building, wenn wir in diesem Gebäude sind, the building becomes the house of God. Wird dieses Gebäude zum Haus des Haus Gottes. Because we are in it. Weil wir drin sind. And we sanctify this building. Und weil wir dieses Gebäude heiligen. It's like an egg. Es ist wie bei einem Ei. When I buy an egg, there's three parts of the egg. Wenn ich ein Ei kaufe, gibt es da drei Teile. There's the shell, die Schale, the white and the yolk. Das Weiß, Eiweiß und das Eigelb. Now when I go to the store and ask for an egg, wenn ich ins Geschäft gehe und nach einem Ei frage, no one would ever say, I don't want to pay for the shells. Würde niemand sagen, die Schale will ich aber nicht zahlen. Look, it says, schau, da steht, it says it's 2 euro for 6 eggs. 2 Euro für 6 Eier. I'm not paying for the shell. Die Schale will ich aber nicht zahlen. The egg is inside. Das Ei ist ja drin. No, the whole thing is an egg. Nein, das ganze Ding ist ein Ei. Shell, yolk and white. Schale, Eiweiß und Eigelb. This is very, very close to the picture we have here. Und das kommt dem Bild, was wir hier haben, sehr nahe. Not that we look like an egg. Nicht, dass wir ausschauen wie ein Ei. Yeah. This building, dieses Gebäude, is a house, ist ein Haus, like the shell of an egg, wie die Schale eines Eis, very important, ganz wichtig, and it becomes sanctified through us, und es wird durch uns geheiligt. I mean, once you break an egg open, wenn du ein Ei zerschlägst, and you remove the inside, und das Innere raustust, it's not an egg anymore, dann ist es kein Ei mehr, it's just an egg. Shell. Es ist nur eine Eierschale. But while the egg is inside, it's an egg. Aber während das Ei noch drin ist, ist es ein Ei. While we are in this building, während wir in diesem Gebäude sind, this building is very much the house of the Lord. Ist dieses Gebäude sehr stark das Haus Gottes. This shell here that I'm banging on right now. Diese Schale, die ich jetzt beklopfe. It's the house of the Lord. Ist das Haus des Herrn. It's the shell. Das ist die Schale. Because we are in it. Weil wir drin sind. We are the egg white. Wir sind das Eiweiß. And God is the yolk. Und Gott ist das Eigelb. And it's a very real thing. Das ist ganz real. Now, Two things about the building fund. Zwei Dinge wegen dem Geld für das Gebäude. We need to raise another 130,000 euro in what, 2 weeks? Uns fehlen noch 130,000 euro in 2 Wochen. Innerhalb. 129. Oh. I thought it was 130. Ich dachte, es wären 130,000. Okay. We're getting closer. Wir kommen somebody dem gave a thousand mehr. This morning, probably. Okay. Jemand hat wahrscheinlich heute früh 1,000 gegeben. And two things I want to keep in mind here. Zwei Dinge, die ich nicht vergessen möchte. The first one we find in 2 Kings 7. Das erste finden wir in 2. Könige 7. That whatever God calls us to do, dass wozu auch immer Gott uns beruft, we will need Him. Dazu brauchen wir ihn. If God calls us out of Egypt, wenn Gott uns aus Ägypten rausruft, we'll never get out unless there's miracles. Werden wir niemals rauskommen, außer es gibt Wunder. The Red Sea crossing. Wenn es keine Wunder gibt. We will never take the promised land. Das Überkreuzen des Roten Meeres, und wir werden auch nie das verheißene Land einnehmen. Unless there's miracles. Wenn es keine Wunder gibt. The parting of the Jordan. Das Zerteilen des Jordans, the walls of Jericho coming down, die Mauern Jerichos, die niederfallen. Everything God calls us to, we will need Him to do. Bei allem, wozu uns Gott beruft, brauchen wir ihn. Same thing with this building. So ist es auch mit diesem Gebäude. It has to be a God thing. Es muss von Gott kommen. And here we find it in 2 Kings chapter 7. Und hier finden wir das in 2. Könige Kapitel 7. The king of Aram has surrounded the city. Der König von Aram hat die Stadt umzingelt. The king of Israel is inside. Der König von Israel ist drinnen. And Elisha gives him comforting words. Und Elisa gibt ihm tröstende Worte. Before I tell you the comforting words, let me tell you the situation. Bevor ich euch die tröstenden Worte sage, möchte ich euch die Situation beschreiben. Everyone is starving inside. Jeder verhungert da drin. They are selling a cup of dung. Man verkauft eine Tasse Mist, like pigeon dung, Taubenmist zum Beispiel, for a shekel. Für einen Schekel. It's probably like a, you know, it's probably like a euro for us. You know? Ist wahrscheinlich so wie für uns ein Euro. A cup of pigeon dung. Eine Tasse Taubenmist. Or donkey dung. Oder Eselmist. Or cow dung. Oder Kuhmist. And you can eat, you can buy this for a euro. Und du kannst das um einen Euro erwerben. And people were eating this to survive. Und die Menschen haben das wirklich gegessen, um zu überleben. Anything to eat? Gibt's was zu essen? Well, I got some pigeon dung. Na, ich hab ein bisschen Taubenmist. Donkey dung. Eselmist. Cow dung. Kuhmist. I had the pigeon dung yesterday. Gestern hatte ich den Taubenmist. Tastes like crap. Hat grauslich geschmeckt. Ach, I'll try the dung, the donkey dung today. Ich versuche heute den Eselmist. But I only want a half a cup. Aber ich brauche nur eine halbe Tasse. I only got a half a euro. Ich habe nur einen halben Euro. And this is what was happening. Und so sah das aus damals. Ach. Ach. They were eating this. Die haben das gegessen, survive. Um zu überleben. And the prophet says, und der Prophet sagt, tomorrow, morgen, within a day, innerhalb eines you'll Tages, be able to buy 7 liters of fine flour. Werdet ihr 7 Liter fein gemahlenes Mehl kaufen können? For a euro, for a shekel. Für einen Shekel. Wait a minute. They were selling. Now I got. They were selling 1 cup of dung for 5 shekels. Noch einmal. Die haben also eine Tasse Mist für 5 Shekel verkauft. 5 euro. 5 euro. For a cup of pigeon dung. Für eine Tasse Taubenmist. And he says, tomorrow you'll buy 7 liters of fine flour for 1 shekel. Und er sagt, morgen werdet ihr 7 Liter fein gemahlenes Mehl kaufen können für einen Shekel. Look what the royal officer says in verse 2. Schaut euch, was der Anführer sagt. And the royal officer on whose hand the king was leaning answered the man of God and said, in Vers 2, da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes, und sagte, behold, if the Lord should make windows in heaven, could this thing be? Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Then he said, behold, you shall see it with your eyes, but you shall not eat it. Er aber sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch wirst du nichts davon essen. So then four lepers, dann gibt es vier Aussätzige, who were in the city, die in der Stadt waren, they thought, you know what, we're dying of leprosy anyway. die sich gesagt haben, schau, wir sterben sowieso an Lepra. Let's just go out and ask them for some food. Gehen wir einfach hinaus und bitten um etwas zu essen. If they kill us, wenn sie uns umbringen, they kill us. Bringen sie uns halt um. So they go out, gehen sie raus, sneak outside, schleichen sich raus. Hallo. Hallo. Any Amerinds here? Gibt's da irgendwelche Aramäer? Hallo. Hallo. Couple of poor lepers. Ein paar arme looking for Aussätzige, some food. Die ein bisschen Essen brauchen. Hallo. Hallo. Anyone here? Ist da jemand? Hallo. Hallo. Wake up. Aufwachen. Anybody? Ist da jemand? There's nobody here. Da ist niemand. Something happened. Etwas ist passiert. The whole army was gone. Die ganze Armee war weg. And look at verse 6. Schaut euch Vers 6 an. For the Lord had caused the army of the Arameans to hear a sound of chariots. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams, ein Getöse von Wagen, a great army, hören lassen, eine große Armee. They thought the Hittites were coming. Sie dachten, dass die Hittiter angreifen. The Egyptians, oder die Ägypter. The angels got some speakers on top of the mountains. Die Engel haben auf der Bergspitze ein paar Lautsprecher aufgebaut. They put the CD in. Haben die CD reingetan. You know, sound of an army. Klang einer Armee. And like all this clanging and marching out. Und so ein Getöse und Marschiergeräusche. The Hittites are coming. Die Hittiter kommen. Ah, and they all ran. Und sie rannten weg. They ran. They didn't even take their stuff. Sie sind einfach geflohen, haben nicht einmal ihr Zeugs genommen. They all went away. Sind schnell weg. These lepers come out. Diese Aussätzigen kommen raus. Hallo. Anybody? Ist da jemand? They find eggs and bacon, everything. They start eating. Sie finden Eier und Speck und essen einfach. They're like kings. So wie Könige. And the reason, und der Grund, was that the Lord had caused it to happen. War, dass der Herr das verursacht hatte. The same thing with this building. Das gleiche auch mit diesem Gebäude. God wants us to have a testimony. Gott möchte, dass wir ein Zeugnis for haben. The next generation. Für die nächste Generation. That he caused it to happen. Dass er das bewirkt hat. When we have three floors on this building, by the grace of God someday, if it's his will. Wenn wir, und wenn es überhaupt sein Wille ist, eines Tages drei Stockwerke haben auf diesem Gebäude. One architect was here today. Ein Architekt war hier heute. And he suggested that he said, you know, the spiral next door is what's that word when you're downsizing. The spiral, the building. Er sagt, dass die Spirale, das Gebäude, that's nebenan, a whole company next door. Ach so, die schließt. It's downsizing. Das, ach so, die verkleinert sich, yeah, eine said, Firma, you know, nebenan. We could buy part of that building. Er sagt, ihr könntet Teil des Gebäudes kaufen. On top of this one, we'll buy some of that next, you know, a couple of years from now. Zusätzlich zu diesem, einfach wenn wir das von denen noch was kaufen, said, in ein know, paar Jahren. We can take that wall right out and go through two walls. Man könnte diese Wand rausnehmen und durch zwei Wände durch. Yeah, I thought, wow. Ich dachte, that's a dream. Das ist ein Traum. God wants us to have a testimony that he caused this to happen. Gott will, dass wir ein Zeugnis haben werden, dass er das bewirkt hat. Number one. Erstens. We can't do it without God. Wir können das nicht ohne Gott. The Lord said when they were sitting there in the field and people were hungry. Der Herr sagte, wie sie auf dem Feld saßen und die Menschen hungerten. He asked somebody. Er bat jemanden. For some bread. Um Brot. And then they brought five loaves and two fish. Man brachte ihnen fünf Laibe und zwei Fische. And the Lord multiplied the fish and the bread. Und der Herr vermehrte den Fisch und das Brot. And he did this wonderful miracle. Und er vollbrachte ein wunderbares Wunder. That is mentioned in every gospel. Das in jedem Evangelium erwähnt wird. There are very few things that are mentioned in every gospel. Nicht sehr viele Dinge werden in jedem Evangelium genannt. Outside of the crucifixion and those things. Außerhalb der Kreuzigung und solche But Dinge. But the feeding of the 5,000 was mentioned in every gospel. Aber die Speisung der 5,000 steht in jedem Evangelium. Now, this is the first thing. Das ist das Erste. God wants to do a miracle. Gott will ein Wunder wirken. God wants the glory. Gott will die Herrlichkeit. But the second thing, aber das Zweite, is something we find in 1 Chronicles 21. Ist etwas, was wir in 1. Chronik 21 finden. And this is where we come in. Und da sind wir jetzt gefragt. Now David is going to buy a piece of property. David möchte ein Stück Land kaufen. The prophet tells him to buy the property. Der Prophet sagt ihm, kauf dieses Stück Land. This piece of property later is where the temple is built from Solomon. Auf jenem Stück Land wird später der Tempel erbaut werden durch Salomon. The house of the Lord. Das Haus des Herrn. Is built on this piece of property. Wird auf diesem Stück Land gebaut werden. David goes to the owner and says he wants to buy it. David geht zum Besitzer und sagt, dass er das kaufen möchte. The owner's name is Orman. Der Besitzer heißt Orman. Ornan. That's a cousin of Das ist sein Cousin. Pastor Brent. Pastor Brent's Cousin. And he goes to this guy Ornan. Und er geht zu diesem Mann Ornan. And he says, I want to buy it. Er sagt, ich möchte das kaufen. But Ornan says, I'll give it to you. Aber Ornan sagt, ich geb's dir. And then watch what David says in verse 24. Und schaut, was David in Vers 24 sagt. But King David said to Ornan, no, but I will surely buy it for the full price. Aber der König David sagte zu Ornan, nein, sondern kaufen will ich es, und zwar für den vollen Preis. For I will not take what is yours for the Lord? Denn ich will nicht, was dir gehört, für den Herrn nehmen. Or offer a burnt offering, here it is, which costs me nothing. Und Brandopfer opfern, und jetzt kommt's, die mich nichts kosten. I don't want something that costs me nothing. Ich möchte nichts, was mich nichts kostet. Now here's the first principle in question form. Das erste Prinzip nochmal als Frage gestellt. Do we believe that God will do miracles on our behalf? Glauben wir, dass Gott für uns Wunder vollbringen wird? That he will do the impossible? Dass er das Unmögliche machen wird? When we don't have the faith to do the possible? Wenn wir nicht genug Glauben haben, das, was in unseren Möglichkeiten steht, zu machen. Do you know what I mean? Wisst ihr, was ich meine? And this is what I'd like to communicate tonight. Und das möchte ich heute Abend rüberbringen. We have raised quite a bit of money. Wir haben sehr viel Geld zusammenbekommen. 370,000 Euro. 370,000 Euro. That's like a half a million dollars. Das ist eine halbe Million Dollar. Some of it we had saved already. Manches davon hatten wir schon angespart. Some of it was given from some big gifts. Manches wurden aus großen Gaben kam aus großen Gaben. Yeah, and some of it was the rest of it came from us. Und der Rest kam von uns. We also gave, I don't know how much did we give to the tsunami? 100,000 someone said? Oh, 75,000 euro. 75,000 Euro. To Indonesia for the tsunami victims. Haben wir nach Indonesien gegeben für die Opfer des Tsunamis. That's about $100,000. Das ist fast 100,000 Dollar. Do we regret giving it to them? Tut es uns leid, dass wir das denen gegeben haben? If we had kept that money, we would almost be there. Wenn wir das Geld behalten hätten, wären wir fast am Ziel. But then we wouldn't need a miracle. Aber dann bräuchten wir auch kein Wunder. Now we can squeeze the lemon one more time. Wir können die Zitrone noch einmal fest ausdrücken. You know, we got a half a cup of juice from the lemon. We squeezed it the first time. Eine halbe Tasse haben wir bekommen vom ersten Ausdrücken der Zitrone. We got 2/3 of a cup from the first squeeze. Oder 2/3 einer ganzen Tasse haben wir beim ersten Mal ausquetschen bekommen. But there's not another third of a cup in the second squeeze. Aber wenn wir noch einmal fest zudrücken, da gibt es trotzdem kein weiteres Drittel Saft. We're not gonna raise 130,000 Euro. Wir schaffen das nicht, 130,000 Euro zusammenzukratzen. People have given sacrificially. Die Menschen haben aufopfernd gegeben. And people don't have it. Und die Menschen haben das nicht. But aber God has it. Gott hat es. God has the plan. Gott hat einen Plan. God will cause this to happen. Gott wird das bewirken. The only thing that we have to do, das Einzige, was wir tun müssen, is to make sure that we are not a person, ist dafür sorgen, dass wir keine Menschen sind, that is not paying a price, die keinen Preis bezahlen. It has to hurt every one of us to some degree. Es muss jedem von uns wehtun bis zu einem gewissen Grad. It's got to be like a nice pinch. Es muss so wie ein ordentlicher Kneifer sein. Do you ever get pinched by somebody? Bist du schon mal gezwickt worden von jemandem? Jemand greift dich am Hinterarm, Oberarm. Von hinten und wollte es nicht, aber macht so hallo. Or you get your arm pinched in a door or something. Oder dein Arm bleibt stecken und wird eingezwickt in der Tür. Auf. Oh, that hurt. Oh, das hat wehgetan. My wife and I, we put into the bow fund, you know. Meine Frau und ich haben in den Baufonds gegeben. Ouch. I said, how much did you put in there? Ich habe gefragt, wie viel hast du reingegeben? She told me and I went, ooh. Sie hat's mir gesagt und ich. Ouch. That hurt. Das hat wehgetan. Ow. Now, here's the thing. Aber es geht um Folgendes. I told this to the church in the morning. Ich habe das der Gemeinde in der Früh gesagt. All we need to do, alles was wir tun müssen, is just ask God, ist einfach Gott zu bitten, how much he would want us to give. Wie viel er möchte, dass wir geben. I had someone come to me last week. Jemand kam zu mir letzte Woche. They don't have much money. Die Person hat nicht viel Geld. They wanted to give such an amount of money. Und wollte aber so eine Riesensumme geben. That I was shocked. Dass ich schockiert war. I said no. Ich sagte nein. I want you to wait. Ich möchte, dass du wartest. I said we are a big church. Wir sind eine große Gemeinde. This is not just your responsibility. Das ist nicht nur deine Verantwortung. This was like a person's, like everything they had. Das war so alles, was die Person hatte. Like everything they had. Alles, was sie hatte. And they said, God. I feel God told me to do this. Ich habe das Gefühl, den Eindruck, dass Gott mir gesagt hat, ich soll das machen. Whoa. There's more of us. Ich sagte, na warte, es gibt noch mehr hier. There's more of us. Wir sind noch mehr. This may not be. Please wait. This may not be necessary. Bitte warte, vielleicht ist das nicht notwendig. Bitte. And all I'm asking is that if we all pray. Und alles, worum ich bitte, ist, dass wenn wir alle beten. And are just obedient to what God would ask us to give. Und sind einfach gehorsam dem gegenüber, was Gott möchte, was wir geben. Now, to obey is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfer. God may tell us to give less. Gott mag uns sagen, weniger zu geben. Than we're thinking. Als das, was wir denken. The question is, can we just obey the Lord? Die Frage ist, können wir einfach dem Herrn gehorchen? And if we as a church und wenn wir als Gemeinde are all before God alle vor Gott kommen on our knees auf unseren Knien and just saying, Lord, und sagen, Herr, what would you have me to give? Was möchtest du, was ich geben soll? I want to be obedient in this. Ich möchte in dem gehorsam sein. And it's gonna pinch a little bit. Und es wird mich ein bisschen zwicken. Pinch. I had a refugee come to me last week. Letzte Woche kam ein Flüchtling zu mir. From Africa. Aus Afrika. And he said to me, where is the bow fund? Und er sagte zu mir, wo ist der Baufonds? I have 100 euro I want to put in. Ich möchte 100 Euro geben. Do you know how that 100 euro was a lot of money to this guy. Diese 100 Euro waren sehr viel Geld für den. He wanted to put it in, and his smile was so big. Er wollte das geben und sein Grinser war so riesig. That if he didn't have ears, his smile would go around his head. Wenn er nicht Ohren gehabt hätte, wäre das Lächeln um den ganzen Kopf gegangen. Pastor, I want to put this 100 euro into the Bau fund. Ich möchte diese 100 Euro in den Baufonds geben. He was smiling. Und er hat so gelächelt. I said, see one of the secretaries, please. Ich schickte ihn zu einer der Sekretärinnen. And this is what we're looking at. Und darauf schauen wir. Two principles. Zwei Prinzipien. We can't do it without God. Wir können es nicht ohne Gott tun. But God won't do it without us. Aber Gott will es auch nicht ohne uns machen. And we can release what God wants to do. Und wir können das freisetzen, was Gott tun möchte. We can release the windows of heaven. Wir können die Fenster des Himmels öffnen. If we bring our 5 loaves and 2 fish. Freimachen, wenn wir unsere 5 Brotlaibe und 2 Fische bringen. Now maybe I'm a teenager. Vielleicht bin ich ein Jugendlicher. I don't make any money. Ich verdiene kein Geld. You say, well, you know, all I can put in is 10 euro. Du sagst, alles, was ich geben kann, sind 10 Euro. But that 10 euro might be like Luke 21. Aber diese 10 Euro könnten so sein wie in Lukas 10. Where the widow threw in 2 mites. 2:1, wo die Witwe 22:1, wo die Witwe 2 Groschen gegeben hat. Yeah. She threw 2 groschens in the basket. Sie warf 2 Groschen in den Korb. And Jesus said, truly I tell you, und Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, this woman put more in than everybody. Diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Do you know why? Wisst ihr warum? Because it pinched her. Weil es sie gezwickt hat. It's all she had. Das war alles, was sie hatte. It came out of her need. Es kam aus ihrem Mangel. Not out of her surplus. Nicht aus ihrem Überfluss. That means it hurt. Das bedeutet, oh, es hat wehgetan. She felt it. Oh, sie hat es gefühlt. But she gave it joyfully. Aber sie hat mit Freude gegeben. And I can be a teenager. Und ich kann ein Jugendlicher sein. And I'm before the Lord and I say, Lord, I don't even have a job. Und ich bin vor dem Herrn und ich sage, Herr, ich habe doch nicht einmal eine Arbeit. But what would you have me to give? Aber was möchtest du, dass ich geben soll? Give the 5 euro you were going to eat the ice cream with. Gib die 5 Euro, die du fürs Eis ausgeben wolltest. Yeah. But that's the only 5 euro I have. Aber das sind die einzigen 5 Euro, die ich habe. Be obedient and I'll give it back to you. Sei gehorsam und ich werde es dir zurückgeben. And that 5 euro und diese 5 Euro oder was auch immer can release the windows of heaven. Können die Fenster des Himmels freimachen. Because the issue is we just want to be obedient before the Lord. Weil es geht nur darum, dass wir vor dem Herrn gehorsam sein God möchten. Is watching our hearts. Gott schaut auf unsere Herzen. It could be a 7-year-old. Es könnte ein 7-Jähriger sein. Who says, where's the building fund? Der sagt, wo ist der Gebäudefonds? I only have a euro. Ich habe nur 1 Euro. That's all I've got. Das ist alles, was ich habe. I want to put it in the building fund. Ich möchte es im Gebäudefonds geben. And God looks down. Und Gott schaut. And says, the money from that 7-year-old. Und er sagt, das Geld von diesem 7-Jährigen. Touched my heart as much as it did from the big offerings. Hat mein Herz so berührt, genauso wie von den großen Gaben. And if with our heart attitude in this. Und mit unserer Herzenseinstellung in der Sache. We can release God. Können wir Gott freisetzen? To make up the difference. Dass er mit dem Rest aufkommt. You know, we can only squeeze the lemon so much. Man kann die Zitrone nur bis zu einem gewissen Grad ausquetschen. So much juice gonna come out of that thing. Da kommt einfach nur so und so viel eine bestimmte Summe Saft raus. This is the way God planned it. Aber so hat es Gott auch geplant. God will make up the difference. Gott wird für den Rest aufkommen. It was God. Gott war es. Who moved. Der etwas bewegt hat. And the Arameans left. Und die Aramäer sind geflohen. God caused it to happen. Gott hat es bewirkt. Now, we could, 20 years from now, in 20 Jahren, you know, this building's like 7 stories and, you know, this is just, we own half a spiral and everything. Haben you know. Wir 7 Stockwerke und uns gehört die halbe Spirale drüben. And someone says, how did all this happen? Und jemand fragt, wie ist all das passiert? You got kindergarten through high school here. Ihr habt Kindergarten bis zur Mittelschule hier. You got like 300 kids in the kindergarten. Ihr habt 300 Kinder im Kindergarten hier. You got stuff for you got hundreds of teenagers, basketball, everything. Ihr habt hunderte Jugendliche, Basketball, alles. Where did this happen? How did this start? Wie hat das angefangen? Well, you know what? Wisst ihr was? About 15 years ago, vor 15 Jahren ungefähr, we wanted to buy the building. Wollten wir das Gebäude kaufen. We didn't have enough money. Wir hatten nicht genug we Geld. Thought, it's impossible. Wir dachten, das schaffen wir nie. But we just all went before the Lord. Aber wir sind einfach alle vor den Herrn gegangen. And we just brought our 5 loaves and 2 fish. Und haben unsere 5 Brotlaibe und 2 Fische gebracht. And suddenly, und plötzlich, what do you think? Was ist passiert? The owner of the building donated it to the church. Der Besitzer des Gebäudes hat es das Gebäude der Gemeinde geschenkt. Wer hätte sich das vorgestellt? God can do that like that. Gott kann das einfach God so machen. Can do anything he wants. Gott kann alles machen, was I'm er will. I'm looking at the big picture. Ich schaue auf das große Bild. I'm not looking at squeezing the lemon for every drop. Ich schaue nicht darauf, dass wir die Zitrone ausquetschen bis zum letzten Tropfen. God's not calling us to that. Dazu beruft uns Gott nicht. God's just calling us to obedience. Gott ruft uns zum Gehorsam. Just obey me. Listen to my voice. Gehorch mir einfach. Hör auf meine Stimme. Give what I tell you to give. Gib, was ich dir auftrage. It's gonna hurt a little bit. Es wird ein bisschen wehtun. Look at the cross. Schau auf das Kreuz. It hurt my son a little bit. Es hat meinen Sohn auch. Es hat ihm wehgetan. It hurt him a lot. Sehr sogar. But there was joy in the heart. Aber im Herzen war Freude. And if we're obedient, und wenn wir gehorsam sind, and if we hear God right, und wenn wir Gott richtig hören, there will be joy in the heart. Wird es Freude geben im Herzen. Because the Lord will testify to what he's putting on our heart. Weil der Herr wird das bestätigen, was er auf unser Herz gelegt hat. This is how it works. So funktioniert das. The yoke is easy, the burden is light. Das Joch ist sanft, die Last ist leicht. But don't underestimate it, the pinch is going to be there. Aber unterschätzt es nicht, vom Zwicken wird's da wehtun. Remember the principle. Erinnere dich an das Prinzip. How did that go? Wie ging das? If it doesn't what? Wenn es nicht wie? If it doesn't hurt, it doesn't count. Wenn es nicht wehtut, dann zählt es nicht. Right? If it doesn't hurt, it doesn't count. Wenn es nicht wehtut, zählt es nicht. Father? Vater? We were just discussing this with the Holy Spirit. Wir haben das gerade mit dem Heiligen Geist ausdiskutiert. I'm going down. Wir haben das so besprochen, dass ich runtergehe. I'm becoming a man. Ich werde Mensch. And I like the plan, you know? Und ich mag den Plan. Das ist super. Is this crucifixion thing I don't like. Nur halt die Kreuzigung, das gefällt mir nicht so. I make a deal. Können wir einen Deal abschließen? I'll go down. Ich gehe runter. If you promise me it won't hurt on the cross. Wenn du mir versprichst, dass es nicht wehtun wird am Kreuz. I mean, you're God, I'm God. Ich meine, du bist Gott, ich we bin can Gott. Do anything, right? Wir können alles machen, oder? Lukas 1:37. Nothing is impossible with us. Nichts ist uns unmöglich. I'll go to the cross. I'll make it look like it hurts, but it won't hurt. Ich gehe ans Kreuz und ich werde es so ausschauen lassen, als ob es wehtun würde, aber es wird mir nicht wirklich wehtun. And when they beat me, und wenn sie mich schlagen, I'll just make, you know, I'll just act. Werde ich einfach schauspielern. But I won't feel a thing. Aber es, ich werde nichts spüren. That okay? Ist das okay? Sure, no problem. Klar, kein Problem. No problem, yeah. Kein Problem. It wasn't like that. Aber so war es nicht. It was real. Es war wirklich und es hat wehgetan. Und das muss auch ein bisschen wehtun. And it's maybe more than just a little bit. Vielleicht mehr als nur ein bisschen. But God is there. Aber Gott ist da. And what we can release, und was wir freisetzen können, a work of God for this country. Ein Werk Gottes für dieses Land. The house of the Lord. Das Haus des Herrn. We may never be facing this situation again. Vielleicht werden wir nie wieder vor dieser Situation stehen. Someday, hundreds of people. Eines Tages werden Hunderte von Leuten, maybe thousands, vielleicht Tausende, will ask about the people who were sitting in the room at this moment. Nach den Leuten fragen, die in diesem Moment in diesem Raum gesessen sind. Do you remember anybody who was in those services? Kennst du noch irgendjemanden, der in diesen Gottesdiensten war? 30 years ago when we were still in Lebgasse. Vor 30 Jahren, wie wir noch in der Lebgasse waren. Before we owned the whole block. Bevor uns der ganze Block, Häuserblock gehörte. Like, who were those people? Wer waren diese Leute? They must have been people of faith. Das müssen doch Leute voller Glauben gewesen sein. Yeah, there are pictures over there on the wall. Wow, ja, da gibt's die Bilder drüben auf der Wand. The old fashion color picture. In den altmodischen Farbfotos. Yeah, that's them. You see them over there? Ja, da sind sie. Siehst du das? Heroes of the faith. Glaubenshelden. And the yoke was easy. Und das Joch war sanft. And the burden was light. Und die Last war leicht. So here we are. Da sind wir also. I just want to encourage in this. Und ich möchte uns in dem ermutigen. Let's pray. Lasst uns beten. And pray at home and ask God. Bete zu Hause und fragt Gott. And we'll see what God does. Dann werden wir sehen, was Gott macht. Father in heaven, thank you for this time. Vater im Himmel, danke für diese Zeit. We love you and praise you. Wir lieben dich und preisen dich. Who you are. Für alles, was du bist. Let's sing a song to Jesus Christ. Lass uns ein Lied für Jesus Christus singen. Our Lord and Savior. Unser Herr und Erretter. Let's close our eyes.

We want to be a part of your plan. Wir wollen Teil deines Planes sein. You've called us to do impossible things. Du hast uns dazu berufen, unmögliche Dinge zu tun. You've brought us to this place. Du hast uns an diesen Ort geführt. This building is before us. Dieses Gebäude liegt vor uns. The house of the Lord. Das Haus des Herrn. Because you are here. Weil du hier bist. Inside of us. In uns. And we pray for this, Lord. Und wir beten dafür, Herr. No striving. Kein Überbemühen. No fear. Keine Angst. We trust you. Wir vertrauen dir. That we'll do our part. Dass wir unseren Teil tun. That which you tell us. Das, was du uns sagst. And you'll do the rest. Und du wirst den Rest machen. You are the God of miracles. Du bist der Gott der Wunder. Lord, do this. Herr, bitte mach das. So that we will have a story. Damit wir eine Geschichte erzählen können. For everyone who comes into this building. Jedem, der in dieses Gebäude kommt. I want to tell you the story. Ich möchte dir diese Geschichte erzählen. About this building. Über dieses Gebäude. I want to tell you about the God of miracles. Ich möchte dir erzählen vom Gott der Wunder. This is our heart, Father. Das ist in unserem Herzen, and Vater. We lay this before you. Wir legen das dir hin. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Just lift your hand to the Lord. Hebt eure Hände zum Herrn. Just minister to Jesus. Dient Jesus. Lord, you are the head of this body. Herr, du bist das Haupt dieses Leibes. The head of the church around the world. Das Haupt der Gemeinde auf der ganzen Welt. And we worship you. Und wir beten dich an. You are the heart of worship. Du bist das Herzstück der Anbetung. Thank you, Lord. Danke, Herr. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Your name. In deinem Namen. Amen. Amen.